Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und heute mit dem Martin. Hallo. Ja, wir hatten gerade schon einen lustigen Anfang. Jetzt ist es gerade sehr, sehr, sehr ernst hier gefühlt. Wir sind auch nur zu zweit. Verleiht der Sendung dann auch ein die Sommerloch-Tragweite, die sie verdient. Genau. Schöne Grüße an Tobi und Dom. Ja, besonders an Tobi in den Urlaub. Wir sind hier versammelt, um zusammen einen Zahlenfakt zu verkünden. Es ist die Nummer 378. Ja, es ist immer ganz absurd, wenn man so Witze wiederholt. Aber ich meine, die Zuhörer haben sie ja noch nicht gehört. Also ist es ja gar keine. Weißt du, wenn man im Wald einen Witz reißt, dann darf man den durchaus. Naja. Ja, also, wenn man im Wald einen Witz erzählt, ist der Baum dann umgefallen. Der Sack Wald ist ja umgefallen. Ja. Genau. Fahrrad. 377, Folge 377 war letzte Woche mit der Batterie. Ich wollte die bloß nochmal erwähnen, weil wir sie in der Folge davor schon erwähnt haben. Ansonsten wollte ich euch erinnern an das Gewinnwort. Wer das weiß, schreibe es bitte auf Twitter. haben wir schon lange nicht erwähnt hier. Ich habe es auch schon Lösungswort. Das Lösungswort, ja. Genau. Ich habe auch das Lösungswort wieder vergessen. Letztes Mal habe ich es zwischendurch, wusste ich es, aber egal. Folge 378 habe ich rausgesucht, den tollen Zahlenfakt Corner 378. Mhm. Das ist individuelle Einrichtungsberatung, auch bei Ihnen zu Hause. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte, hier zu Hause. Ich weiß aber nicht, ob die aus Dortmund zu dir nach Hause fahren, Marcel. Dortmund, ja, aber sicher. Ja? Ja, doch. Die sind, glaube ich, teuer genug, dass die. Okay. Meinst du nicht? Keine Ahnung. Weiß nicht. Wahrscheinlich kostet das da sehr, sehr viel Aufpreis. Aber Martin, du kannst mir sicher verraten, ob die heute überhaupt offen haben, denn hier in Bayern ist, oder was heißt in Bayern? In München ist Maria Himmelfahrt. Ich glaube, das gibt es nicht mal in Nürnberg, wo ich aufgewachsen bin. Ja, also es ist, glaube ich, nur in zwei Bundesländern. Nordrhein-Westfalen würde passen. Nein, es ist nicht NRW, es ist was anderes. Ja. Aber ich weiß es aus dem Stegreif jetzt auch nicht. Maria Himmelfahrt, Feiertag. Aha, in welchen Ländern ist Maria Himmelfahrt, Feiertag? Bayern und Saarland. Schön. Ja. Ja. Ja. Wieder was gelernt. Ja, alle anderen müssen trotzdem arbeiten, so wie ich. Und nicht, dass das irgendwas mit Feiertagen zu tun hätte. Egal. Kommen wir. Feiertag ist der Tag, wo man zum Bahnhof zum Einkaufen gehen muss hier. Ja, ja. Naja. Wo die Spätis dann doch mal zu haben oder so. Ist aber so, hier in der Gegend machen die Spätis jetzt sonntags zu, weil sie Angst haben vom Ordnungsamt. Das ist ganz schrecklich. Apropos Spätis, ich hatte eine lustige Diskussion auf Twitter und es ist mir dann noch mehr aufgefallen durch diverse Podcasts, unter anderem einen von Domshot, über Sea of Solitude. Und zwar habe ich mich beschwert über diese Sprache, also dieses Denglisch bei Sea of Solitude, und habe dann auch gesagt, wenn wenigstens das konsequent durchgezogen wäre und man auch noch spüren würde, dass das Spiel in Deutschland spielt und alles ist irgendwie deutsch, dann könnte ich es ja noch eher verstehen. Mhm. Und dann hat Sofakissen zu mir gesagt, aber das ist doch voll Berlin. Und ich habe das Spiel gespielt und mir gedacht, hä? Und Dom Schott hat ihm auch gesagt, das erinnert ihn voll an Berlin und voll bla. Und so als Münchner, also ich bin ja sogar noch Wahlmünchner, ich bin ja kein gebürtiger Münchner, habe ich halt mit null aus dem Spiel raus erkannt. Ich glaube alleine durch diese Golden Gate Bridge Farm in dem Spiel. Aber schau dir mal ein paar Screenshots an, Martin, es würde mich voll interessieren, ob du da so Berlin-Vibes kriegst. Also ich habe keine gekriegt. Ich habe durchaus einiges an Bildmaterial gesehen und ich weiß nicht, ob ich jetzt da spontan Berlin assoziieren würde. Also ich habe auf jeden Fall nicht Deutschland assoziiert und vielleicht liegt es auch daran, dass Berlin in einem sehr idealisierten Zustand vielleicht, also unter Wasser. Also wenn ich irgendeine Stadt gedacht hätte, dann Paris eher. So. Ah ja, aber das, ja stimmt. Ich glaube, diese Orangetöne haben mich komplett von Berlin weggeführt, weil ich mit Berlin einfach überhaupt Orange Rot nicht verbinde. Ha. Aber vielleicht stimmt es auch nicht. Also gibt es irgendwelche Teile in Berlin, die so orange-rot sind? Du fragst mich Sachen. Sehr bestimmt. Nein, aber der Obi. Du jetzt sagen würdest, hier, ja, das ist total typisch. In Berlin sind alle Häuser so in so einem orange-rot. Also nicht in den Teilen von Berlin, in denen ich mich regelmäßig bewege. Ja, weil ich habe mir nämlich beim Spielen noch gedacht, oh, da steht jetzt Turnhalle dran auf Deutsch, aber das Ding erinnert mich halt überhaupt nicht an nichts in Deutschland. Ja. Und das war gerade das Beispiel von Dom Schott. Es gibt in Friedrichshain ein Restaurant, das Turnhalle heißt. Ja. Aber. Also das fand ich sehr, sehr lustig, wie so die Erfahrungswelten völlig anders waren. Naja, gut. Aber total abgeschweift. Oh, ich habe es endlich gesagt. Endlich habe ich abgeschweift gesagt. Nicht abgeschwiffen. Ja, genau. Ja. Aber, ja. Aber. Ich frage mich gerade, was potenziell richtiger ist. Naja, schauen wir mal Duden. Also Duden muss ich auch sagen, wenn ich schon abschwurfe. Ist es der Abschwurf dann eigentlich als Subjekt? Das ist... das Abschweifen natürlich. Also, es ist übrigens total lustig, dass auf duden.de du nicht die Aussprache kriegst. Ha. Bei einem Wort. Ja. Was total irre ist. Na, aber ist doch auch Rechtschreibung und nicht hier. Ja. Also, abgeschweift. Sie waren vom Weg abgeschweift und hatten sich verlaufen. Ja. Gut, googeln mit Martin und Marcel, der neue Podcast. Aus dem Hause Fanboys. Nee, aber komm, Martin, du hast News mitgebracht. Ne? Ich habe News mitgebracht, tatsächlich. Ich habe vorgestern saß ich morgens im Bett und dann meinte Luzi zu mir, übrigens, man darf jetzt mit den MacBooks nicht mehr fliegen. Und dann habe ich erstmal eine Schwurbelattacke bekommen und musste mich erstmal informieren. Und das stimmt teilweise. Es ist nämlich so, dass es ja MacBooks gibt, die zurückgerufen wurden, weil deren Batterie potenziell thermisch instabil sein kann und dann halt sehr warm wird und das Brennen anfängt. Und diese Geräte sind aber im Wesentlichen aus der Serie Late 2015, glaube ich, oder mit 2015. Mich persönlich betrifft das nicht. Ich habe dann auch gleich meine Seriennummer da auf diese Webseite eingegeben und dann hat Apple gesagt, nee, da reparieren wir nichts. Das hat mit dem nichts zu tun hier. Wer allerdings ein solches MacBook hat, der hat potenziell in Zukunft Probleme, wenn er fliegen möchte, weil die FAA sagt, wenn ihr so ein MacBook habt, dann nehmen wir das nicht mit. Vor allem, wenn es nicht repariert ist. Bei meinem neuen Rechner ist es ja so, da gibt es halt dieses Rückrufprogramm erst in 4 Jahren. Ja. Aber der fühlt sich halt echt krass an. Ich habe angefangen, den in diesem Sommer jetzt so mit Kühlakkus zu kühlen, indem ich halt so Handtuch auf den Lap, also auf meine Knie gelegt, eingewickelt einen Kühlakku und dann den Laptop mitten drauf. Ja. Ganz interessant ist, dass dieses Gerät so gebaut ist, dass die Beinteile nicht so heiß werden wie die Lücke zwischen den Beinen. Ha. Also rechts und links wird dieser Laptop erträglich heiß und in der Mitte wird da halt so, okay, ich kann ein Ei drauf braten heiß. Okay, weil potenziell auch ungünstig, je nachdem. Aber nun ja. Ich wollte gerade noch sagen, wer jetzt Angst hat, dass er, obwohl er ein repariertes oder ein nicht betroffenes MacBook hat, Probleme bekommt mit der Flugaufsichtsbehörde von Amerika, dem würde ich empfehlen, geht auf diese Webseite, wo man von Apple dieses Rückrufprogramm checken kann. Da kann man seine Seriennummer eingeben und macht euch einfach ein PDF von dem Output, wenn da steht, ihr seid nicht betroffen. Dann habt ihr zumindest eine Argumentationsgeschichte in der Hand. Ob es dann hilft, wenn da jemand der Meinung ist, nee, MacBooks nehmen wir grundsätzlich nicht mehr mit. Im Zweifel gibt es ja immer noch die Abfalleimer vor der Security-Line. Genau. Ja. Ja, gibt es da eigentlich auch Schließfächer? Das wäre ja eigentlich ganz praktisch. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also bombensichere Schließfächer. Also aus meiner Erfahrung, du hast die Option wegwerfen oder zuschicken lassen für irgendwie horrendes Geld. Ah, okay. Aber, schön. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Thema und da geht es um Tumblr mal wieder. Wir erinnern uns, Tumblr war letztens in den, oder das letzte Mal in den Neuigkeiten, als sie die Pornos abgeschafft haben, weil angeblich App Store, in Wirklichkeit aber nicht App Store. Wir sprachen darüber. Und davor waren sie in den Neuigkeiten, weil sie Yahoo gekauft hat für eine absurde Summe. Ich weiß es gar nicht mehr. Es lag im Milliardenbereich, glaube ich. Wow, ja. Das wusste ich gar nicht mehr. Nun ist es allerdings etwas billiger so, weil Yahoo ist mittlerweile auch schon dreimal verkauft worden und irgendwie ist jetzt mittlerweile Oath und gehört zu AOL, was wieder zu was anderem gehört. Ich habe den Überblick verloren. Auf jeden Fall, die Tumblr besitzen, haben auch den Überblick verloren und dachten sich, hier, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und verkaufen das jetzt an Matt Mullenberg, aka WordPress, aka Automatic, heißt die Firma. Aber die machen halt WordPress und denen gehört jetzt auch Tumblr. Naja, aber dann, also vielleicht geht ja dann diese komische Warnungsseite weg, die Tumblr seit dem, seit der DSGVO hat, wo du erstmal eine Seite lang irgendwelche kryptischen, abschreckenden Hinweise lesen musst, die dir sagen, verlassen Sie diese Seite, die muss Spam sein. Ha, ja, vielleicht. Übrigens die Zahlen nochmal zum Nachreichen. 2013 hat Yahoo Tumblr für 1,1 Milliarden US-Dollar gekauft. Und jetzt hat Verizon, was mittlerweile der ist, dem Tumblr gehört, das Ganze für 3 Millionen verkauft. Oh. Ja, also da ist schon eine ordentliche. Aber ja, ich meine jetzt, wo das ganze Sex-Business komplett weg ist, das ist halt dann einfach die paar Milliarden wert gewesen. Ja, doch. Gleich zum Rest. Ja, wahrscheinlich. Naja. Nun ja. Bei WordPress, sagt Matt Mullenberg, ist Tumblr jetzt gut aufgehoben, natürlich. Ich glaube ihm, wenn er sagt, dass er von den Mitbietenden halt der ist oder dass Automatic die Firma ist, die tatsächlich auch die Mitarbeiter komplett übernimmt und nicht halt irgendwie so einfach nur die Manager kauft und den Rest rausschmeißt und die Marke da haben will. Insofern ist es tatsächlich gut, dass es jetzt erstmal da gelandet ist. Wie es weitergeht, wird man dann sehen. An sich. Prinzipiell könnte das ja auch passen. Ja. Inhaltlich. Ja. Was normalerweise keine Rolle spielt, aber ja. Und an sich ist eben jetzt erstmal die Parole, wir verändern nichts, es läuft weiter und wir gucken, ob es vielleicht irgendwo Synergien gibt zwischen den beiden Produkten WordPress und Tumblr. Aber erstmal soll halt irgendwie jetzt mal Tumblr wieder auf guten Füßen weiter dastehen, was ja ganz gut ist. Die Kette ist übrigens, Yahoo hat sich an AOL verkauft und AOL hat sich an Verizon verkauft. AOL gehört jetzt Verizon. Nein, Verizon hat AOL. Genau. Ja. AOL gehört jetzt Verizon, also hat Verizon AOL. Mhm. Ja. Ich gehöre zu dir, wie mein Name an der Tür. Wie eine Flasche Bier. Hilft mir. Ich wollte nämlich gerade sagen, es gibt AOL noch. Was machen die? Naja, offensichtlich nicht mehr. Die gehören jetzt zu Verizon. Hier, die Verizon-CD. Jetzt mit dem neuen Heft. Da war doch auch was mit Time Warner und so, aber das schlagen wir jetzt nicht nach. Ja, und Boris Becker. Der Boris ja Becker? Auch pleite geworden ist. So ja. Wie AOL. Naja. Tja, ja. Apropos Pleite, wenn ich schon, ich habe dazu eine Anekdote. Ja. Ich bestelle ja ganz selten, weil die Aga meistens bestellt hier im Hause. Du sagst Essen, oder? Also bestellst genau. Essen, ja. Genau. Ich bestelle insgesamt fast nichts. Aber egal. Essen bestelle ich ganz selten, weil die Aga das normalerweise übernimmt. Aber letzte Woche habe ich das getan. Ah. Bestellt. Und dann habe ich einfach das eingetippt, was mir als erstes in den Sinn gekommen ist. Mhm. Von den Services gibt da ja Von den unfassbar vielen Services am deutschen Markt. Genau. Ja. Und dann ist mir als erstes eingefallen Deliveroo. Ah. Und hab Deliveroo eingegeben und hab was bestellt. Und dann am nächsten Tag habe ich das nochmal gemacht, weil wir lagen krank da nieder. Ja. Und brauchten ja was zu essen. Und dann am dritten Tag kam eine E-Mail. Du bist also schuld. Dass sie den Service einstellen. Bin ich so ein schlechter Kunde. Jetzt ja, habe ich gerade angefangen, ich habe wirklich original in dieser Woche angefangen, überhaupt Deliveroo wahrzunehmen und zu nutzen. Mhm. Und dann stellen die den Dienst ein. Tja. Ja. Ja. Deliveroo zieht sich aus dem deutschen Markt zurück, wie man so schon sagt. Sie behalten übrigens die Daten trotzdem, falls sie sich aus dem deutschen Markt wieder hinziehen wollen, sozusagen. Wenn man da Wert drauf legt, dass die Daten irgendwie nicht mehr da sind, dann muss man da DSGVO-mäßig einen Brief hinschicken. Das nur am Rande. Aber an sich sagen sie hier, deutscher Markt wollen wir nicht mehr. Wir erinnern uns, in der Vergangenheit hat es auch schon Foodora getroffen, die sich irgendwie komplett, glaube ich, verabschiedet haben. Pizza.de. Und Pizza.de und alles andere, was irgendwie früher mal so Lieferando-Marke war, also Delivery Hero, gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Es ist jetzt alles nur noch Lieferando. Und das ist, glaube ich, jetzt auch so das einzige große Ding, das deutschlandweit diesen Markt bespielt, was so ein bisschen bitter ist. Ja, aber irgendwie sind wir jetzt wieder 2011. Ja. Weil da gab es ja Pizza.de. Ja, aber Lieferando hat die schlechtere Webseite und eine schlechtere App. Genau, das war ja auch einer der Gründe, warum mir Deliveroo eingefallen ist, weil ich wusste, dass ich nicht bei Lieferando bestellt wollte. Es ist auch ein schrecklicher Name, tut mir leid. Also da ist irgendwie dieses ganze Ando-Zeug, das nein. Ja. Wobei Lieferando ja irgendwie aus Holland kommt und gar nicht den Sommerbrüdern gehört, wie man denken könnte, wenn man irgendwie dieses Ando hinten dran hört. Das ist irgendwie sehr seltsam. Das ist sehr lustig, weil meine Assoziation war gerade Mareike Amado. Aber also, ja, was das Hirn manchmal so macht. Ja, aber Zalando war in Deutschland. Ja. Ne? Ja. Das sind die mit dem Frosch. Ja, wie ist es gut, wenn es da ein Monopol gibt oder nicht? Nicht. Vor allem, ich weiß gar nicht, was ich auf so eine Frage antworten soll. Das ist das Versprechen des Kapitalismus und der real existierende Kapitalismus. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Insofern. Ja, vielleicht macht ja Lime jetzt nach den Juicern auch noch so Pizza Deliverando. Du machst einen Witz, aber es ist ja tatsächlich, glaube ich, im Gespräch, dass Uber Eats zu uns kommt, nach Deutschland. Das ist allerdings keine Firma, die ich irgendwie unterstützen wollen würde, deswegen hilft das jetzt da nicht, aber es wäre zumindest Konkurrenz zu Lieferando. Gut, die große Frage ist aber, warum? Also warum ziehen sie sich zurück? Also gibt es nur Platz für einen oder gibt es Platz für keinen? Naja, das ist die große Frage. Also diese ganzen Lieferfirmen, die verbrennen ja im Prinzip nur Venture-Kapital. Da hat ja irgendwie noch keine schwarze Zahlen geschrien. Aber warum? Also wo in der Kette hakt es? Denn die Auslieferer werden bezahlt wie Arsch und behandelt wie Arsch. Die Restaurants verlangen normale Preise. Ja. Insgesamt ist es recht teuer. Die Portionen sind oft kleiner als im Restaurant. Also woran liegt es, dass das nicht funktioniert? Ich weiß nicht, wo die Rechnung da nicht aufgeht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch einfach zu wenig Overhead gibt, selbst mit der miserablen Bezahlung der Lieferanten. Dass es irgendwie einfach grundsätzlich kein Ding ist, das sich rechnet. Wenn man ein Monopol hat und dann beliebig die Gebühren erhöhen kann, dann geht's vielleicht, ja. Vielleicht mache ich auch gerade wieder den alten Kapitalismusfehler, dass ich denke, dass sich ein Geschäft rechnet, was sich rechnet und nicht eins, was wächst. Ja. Also. Das ist... Ich finde, Privatpersonen sollten dann mit der kapitalistischen Grundhaltung rangehen. Hm. Ich muss jeden Monat 100 Euro mehr verdienen. Sonst lohnt sich doch der Scheißjob gar nicht. Genau. Ja, ich muss leider kündigen, weil ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen diesen Monat. Ja, also sorry, so geht's ja wohl nicht. Wo sind denn die Perspektiven? Kein Wachstum seit Wochen. Hier. Ja. Ja. Ah, gut. Wir beiden Kapitalismus. Gut, kommen wir zum einem Thema, das auf unserer Agenda schon seit Wochen steht, aber immer ist Marcel irgendwie nicht da, wenn wir das gerade besprechen wollen. Es geht um The Last Campfire. Hello. Ich hätte eigentlich Hello heute sagen müssen bei der Eröffnung. Es geht nämlich um Hello Games. Mhm. Hello Games kennt man von einem anderen Spiel, das wir gleich im Konsumbereich besprechen werden. Ja. Deswegen verrate ich es jetzt noch nicht. Also, The Last Campfire ist ich weiß nicht, ob es ein Nebenprojekt ist. Es ist auf jeden Fall ein Projekt von einem Teil des Teams von Hello Games. Mhm. Wird dieses Jahr wohl noch erscheinen auf Steam und sieht nach einer putzigen, kleinen Adventure-puzzligen Story aus, die ich irgendwie gleich in mein Herz geschlossen habe vom Optischen. Soll eher so ein, ja, die üblichen Journey-Vibes mitbringen, wer weiß. Aber es ist halt wieder so, ja, dieses Genre, wo es viele Spiele gibt, wenige sind sehr gut. Das war auf jeden Fall eins von denen, die mein Interesse erhascht haben. Und ich habe auch schon wieder vergessen, doch da sind einige Journey-Anleihen auch hier im Trailer schon zu sehen. Hm. Ich habe schon wieder vergessen, vielleicht auch Ori and the Blind Forest, so vom Mood her, von dieser Geschichte Mood, nicht vom Gameplay. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich es her habe, den Tipp. Jedenfalls freue ich mich da drauf. Es gibt ja dieses Jahr, also Martin, wie geht's dir denn dieses Jahr? Ich bin ein bisschen, langsam werde ich ein bisschen knatschig, was so das Spieleangebot. Also ich habe jetzt angefangen, wieder Minecraft zu spielen. Ja, da kommen wir dann im Nachklapp dazu, was ich wieder gespielt habe. Insofern, ja, irgendwie passiert nicht so wahnsinnig viel. Ja. Genau, das andere Spiel, um direkt den Konsum überzuleiten von Hello Games, ist ein alter Bekannter und zwar No Man's Sky. Mhm. Erschienen vor 2 oder 3 Jahren. Das muss 3 Jahre her sein. Es war auf jeden Fall im August an meinem Geburtstag. Mhm. Wikipedia sagt mir gerade nichts. Die sind, glaube ich, gerade mit Tumblr beschäftigt. So, genau, was jetzt erschienen ist als kostenloses Update, also alle Updates, die bislang gekommen sind, waren ja kostenlos, ist die VR-Variante. Und die habe ich mir jetzt gleich angeguckt gestern auf der PlayStation. Ja, No Man's Sky hat ja für seine Updates immer so Namen sozusagen. Dieses jetzt heißt Beyond. Bringt nicht nur Virtual Reality, sondern macht jetzt auch irgendwie noch mehr Multiplayer-Kram, irgendwie wieder neues Space Building, mehr NPCs, Technology Trees und noch 1000 andere Sachen. Sprich, das Spiel ist wieder anders. An dieser Stelle mein üblicher Rant darüber, dass ich ja das erste Spiel ganz gut fand, das als No Man's Sky veröffentlicht wurde, das man leider nicht mehr spielen kann, weil es mittlerweile tot geupdatet ist. Aber nun ja. Ja, also als ich gehört habe, das kommt in VR, da habe ich irgendwie an die alten Trailer zurückgedacht und habe mir dann vorgestellt, wie ich da unter Dinosauriern in VR bin und tolle Bäume. Und jetzt habe ich mir das Ding geladen und habe gedacht, okay, ich mache jetzt kein altes Spiel weiter, was ich damals gemacht habe, sondern mache ein neues Spiel. Mhm. Dann werde ich da in eine VR-Umgebung geworfen, wo die mit dem Tutorial anfängt. Und wir erinnern uns, das Spiel beginnt damit, dass dein Raumschiff abgestürzt ist. Ja. Du gerade mal so auf dem Fingernagel überlebst und erstmal dein Raumschiff reparieren musst. Und Heridium oder die haben ja auch die Metalle umbenannt irgendwann mal im Spiel. Mhm. Also so Metalle, völlig idiotisch, Metalle abbauen musst und so. Und also das ist auf jeden Fall so eine Drucksituation. Und dann steckst du da in der VR-Brille drin und wirst erstmal konfrontiert mit 800 Seiten Text. Und ich wusste natürlich nicht mehr, also erstens, was musste ich damals machen? Mhm. Und zweitens, dann musst du auch noch die neue Bedienung damit lernen, in so einer Situation. Und du hast halt genau nicht das, was ich mir jetzt erhofft habe, unter roten, rotblättrigen Bäumen mir Dinosaurier angucken, sondern ich hatte irgendeine Scheißstresssituation, wo ich schnell Sachen abernten musste, dabei die Bedienung lernen. Mein Schiff habe ich nicht gefunden, weil die Marker anders aussehen. Dann habe ich mich ins Schiff reingesetzt und habe gedacht, ey, geil, jetzt habe ich das Schiff gefunden. Jetzt kann ich mal mit dem neuen Control Scheme in VR über den Planeten düsen. Pustekuchen. Natürlich ist ja der Antrieb beschädigt im Schiff, ja, im Tutorial. Und da habe ich aufgehört. Also so viel Goodwill bei mir zu schaffen und mir dann so eins ins Gesicht zu hauen, fand ich interessant als Entscheidung von Hello Games. Das zweite war, es sah einfach scheiße aus. Also langweilig aus. Sie haben... Das VR braucht ja mehr Ressourcen. Ich schätze mal, dass sie da einiges an Textures und so runtergefahren haben für VR. Dadurch, dass es dann auch noch prozedural generiert ist und performance-technisch funktionieren muss, das geht nicht gut zusammen. Weil wenn du Performance sparen musst, dann kannst du viel faken, wenn du alles haarklein von Hand setzt. Das geht beim Prozeduralen nicht. Insofern siehst du, also es hat sich angefühlt wie so eine VR-Erfahrung aus den 90ern. Na gut, jetzt, also das ist jetzt böse übertrieben. Aber es sah einfach nach nichts aus. Also da, es gab keine Sekunde, wo ich ein Awe-Gefühl hatte. Mag auch sein, dass ich einen scheiß Planeten erwischt habe. Das kann dir ja immer passieren. Sie haben auch auf dem PC wohl ziemliche Performance-Probleme. Insofern macht es Sinn, dass sie auf der PlayStation da wahrscheinlich diverse Dinge ein bisschen runtergefahren haben. Also es sah einfach noch nichts aus und es war kein tolles 3D-Gefühl, sondern die Auflösung war halt schlecht. Das Interface war völlig überladen, weil es in dem Spiel völlig überladen ist. Also diese ganzen Systeme, die da drin sind, sind halt sehr, ich muss sagen, viel Lärm um nichts. Und das passt nicht so gut zu einer VR-Erfahrung. Ja. Das lasse ich mir gefallen mit einem normalen Controller, dass ich dann halt irgendwas anklicken muss, dann muss ich das aufladen und blabliblub. Aber die VR-Erfahrung, da will ich was Unmittelbares haben. Dadurch, dass aber die VR-Erfahrung das gleiche Spiel ist, wenn ich es richtig gesehen habe, wie das normale Spiel, klappt's für mich nicht. Ich hab's gleich wieder runtergeworfen. Und bin ein bisschen traurig, weil ich hatte mich voll drauf gefreut. Oh, tja. Ja. Tja. Naja. Also da hat man auch gemerkt, es wird Zeit, dass Sony an einem Nachfolger für die PSVR arbeitet. Was sie bestimmt auch tun, aber... Ja, klar. Ja, ja, mal sehen, wann das rauskommt. Bis dahin muss man sich vermutlich ein bisschen gedulden. Und hat genug Zeit, um das Video zu gucken, das ich als nächstes empfehle. Ich empfehle nämlich einen Ausschnitt oder eine ganze Sendung eigentlich. Und zwar Patriot Act von Hassan Minhaj über die Videogame-Industrie. Gibt's komplett auf YouTube offiziell und ist ein großartiges, ein Meisterstück sozusagen in wie man so über Videogame Firmen Videospiele Firmen berichtet und grast halt wirklich alles ab, was es da so an Problemen gibt, von halt irgendwie Crunch bis Diskriminierung und Unionizing ist alles mit dabei und es macht Spaß, das zu gucken. Ich kann das sehr empfehlen. Schön. Ja, ich habe auf Twitter davon gehört, dass es das gibt. Bin aber total abgeschreckt worden dadurch, dass es Patriot Act heißt. Nee, das ist, da muss man sich keine Sorgen machen an der Stelle. Ja. Der ist, es fällt nichts durch solche Tendenzen auf, ganz im Gegenteil. Das ist wahrscheinlich ironisch. Das ist sehr, sehr ironisch und der hat halt diese Show auf Netflix und im Prinzip kann man da jede Folge gucken, die über die Videospieleindustrie hat mir allerdings jetzt gerade besonders gefallen. Ah, okay, also das ist so ein Erklärding, wo dann... Genau. Das ist im Prinzip halt so John Oliver-Style sozusagen. Okay, bloß als Show. Ja. Nicht als Show. Ja. Nicht als Late-Show, sondern als Doku. Genau. Naja, also ist im Prinzip auch eine Late Show, nur dass es halt auf Netflix ist und damit halt immer nicht late. Egal. Kommen wir zum nächsten Thema auf unserer Konsumliste und das ist Snicks und das sieht sehr hübsch aus. Ja, Shelley Allen hat wieder zugeschlagen. Einer unserer lieben Mobile-Entwickler, die es noch in Deutschland gibt. Es sind ja nicht mehr so viele. Also Arnold Brauers macht noch Spiele, hauptsächlich seine Cardcrawl und so Sachen, seine Kartenspiele. Und Shelley Allen, der hat als letztes, was ich besprochen hatte, Glitch Skier gemacht. Ist ja auch schon ein bisschen her, glaube ich 2 Jahre. Ja. Und hat jetzt ein kleines Puzzle-Game gemacht, und zwar Snicks. Es funktioniert ein bisschen wie Snake Bird. Snake Bird? Ja. Erinnerst du dich nicht an Snakebird? Nee. Martin. Snakebird ist eins dieser, also der Tobi würde jetzt hier eine Abhandlung wahrscheinlich davon machen, aber Snakebird ist eins dieser super schwierigen Spiele, da spielst du so einen Vogel, der ein langer Wurm ist. Und du bewegst dich von Feld zu Feld, aber unterliegst der Schwerkraft, das ist bei Snicks nicht der Fall. Mhm. Snick hat eine Draufsicht. Ah, ich erinnere mich dunkel. Ja. Genau, und musst das Ziel erreichen, was durch die Gravity halt total strange ist. Und es ist ein super schweres Spiel. Ich bin da nicht sehr weit gekommen. Snicks ist nicht so schwer. Da hast du eine Draufsicht, aber hast auch so Würmer, die du rumfeuerst, fahren kannst. Die schlängeln sich halt, du machst immer so Einzelzüge mit den Würmern, immer von Feld zu Feld, und musst, die müssen fressen, und zwar die blauen Würmer fressen Blaubeeren, die roten Würmer fressen Erdbeeren und so weiter. Und wenn die Würmer sich überkreuzen, dann bilden sie auch Mischfarben und können dann Mischobst essen. Wenn die Würmer sich überkreuzen. Wenn ein roter Wurm über den Körper eines blauen Wurmes fährt, dann können sie auch eine violette Frucht essen an der Stelle. Wer übrigens mehr zu Snakebird wissen möchte, sorry, dass ich da jetzt reinkrätsche, aber das ist Folge 259. Genau. Wahrscheinlich sogar unter anderem 259. Also wirklich ganz süßes süßes Puzzlespiel. Ich hänge da an einem Level gerade. Ich war glücklicherweise schon in der Beta, habe also das erste Chapter komplett durchgemacht und hänge an einem Level, wo ich der festen Überzeugung bin, dass es regeltechnisch einfach gar nicht machbar ist. Oh. Weil die Köpfe von diesen Würmern können nämlich nicht übereinander fahren, sodass sie neue Farben bilden, sondern nur die Körper. Insofern bin ich da noch sehr, sehr irritiert, wie das gehen soll. Aber gut, werden wir sehen. Und würdest du das ganz grundsätzlich empfehlen? Ja, oder? Ja, also es hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, dass ich oft bei solchen Puzzle-Dingern irgendwann aussteige. Es gab wenige, so wie Tiny Bubbles, die ich so durchgesuchtet habe. Aber ja, also wenn man sowas mag, super, super gerne durchspielbar auch, glaube ich. Ich meine, was ich auf dem, ich habe mich ja irgendwie ein bisschen eingeschränkt, was Spiele auf dem iPhone angeht. Ich spiele halt immer Holdown. Außer es kommt irgendein anderes Spiel vorbei, was ich dann mal ausprobiere ein paar Tage. Ach ja, ja. Gut, keine das war's nix, ja? Ich wollte sagen, keine iPhone-Spiele gibt es im Nachklapp, aber das stimmt auch nicht. Aber ich muss, ja genau, bevor, ein Erratum. Ui. Ein Erratum. Ihr habt in der letzten Folge behauptet, dass Journey nicht gefeatured wurde. Und das lag natürlich daran, dass ihr die letzte Folge vor dem Feature-Umklapp am Donnerstagabend aufgenommen habt. Journey ist da sehr prominent gefeatured gewesen. Ja. Jetzt hat auch gerade schon wieder der Umklapp stattgefunden. Ja, das ist irgendwie so ein Zoo-Manager gerade gefeatured. Ja, und Snicks ist auch gefeatured unter Unglaublich Indie. Oh. Wusel dich durch die Level. Cool. Interessant. Was ich aber interessant dabei finde, da können wir gleich die überleiten. Da machen wir doch gleich Journey. Ja, machen wir gleich Journey. Das habe ich gar nicht gesehen, dass ich das draufgeschrieben habe. Was ich krass finde, ist, dass Journey es nicht geschafft hat, auf Platz 1 zu landen. Trotz Feature. Trotz Hauptfeature. Ja. Ja, vielleicht sind die Zeiten für Vollpreisspiele dann doch vorbei im App Store. Ja, aber Moment, man muss es ja immer in Relation sehen. Hm. Also in der Relation selbst, also stellen wir uns mal vor, auf Platz 1 in Deutschland ist Minecraft. Stellen wir uns mal vor, Minecraft verkauft bloß noch 5 Kopien die Woche, ja, was nicht der Fall ist. Aber dann hätte es ja Journey trotzdem schaffen können. Also ich fand das sehr strange, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ein etablierter Titel, der da hochgepoppt ist und vielleicht haben sie einfach doch zu wenig Hype gemacht. Also es kam ja so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, es unterstützt meine Erwartung, dass der App Store nicht mehr richtig funktioniert mit seinen Features, aber gut. Ansonsten Annapurna, ja, ich weiß nicht, man hört, dass ja der Filmableger nicht so gerade gut aufgestellt ist momentan. Der Journey-Filmableger? Nein, der Annapurna-Filmableger. Ah. Aber der Spieleableger ist gut aufgestellt. Die Frage ist aber, wie machen sie das mit dem Marketing? Und das ist schon seltsam. Also klar, die Frage ist auch, haben sie denn bei Gorogoa und haben sie denn bei Florence Marketing gemacht? Ja, oder haben das nicht wirklich eigentlich gemacht? Oder brauchte man das damals einfach nicht? Hm. Weil das hat sich von selbst gemacht. Keine Ahnung. Also die Frage ist, was macht Annapurna eigentlich, außer einen guten Riecher für gute Spiele zu haben? Gute Frage. Ja, Qualitätssicherung ist es vielleicht nicht und dann bin ich bei Journey.io. Yep. Also erstens zu den Ausführungen von Dom muss ich sagen, wahrscheinlich ist diese niedrige Einstellung von der Auflösung und so einfach auch die Annapurna wollte. Ja. Und sie haben das einfach in die Settings reingepackt, damit halt Leute, die es ändern wollen, auch ändern können. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mein Gerät eine höhere Einstellung oder höhere Einstellungen verkraften würde. Das ist jetzt aber eher gefühlt. Ja, also ich habe halt irgendwie mal mit dem, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, mit dem iPad Pro mal geguckt und da kannst du dich halt entscheiden zwischen 120 Hertz oder Details, aber nicht beides. Also die erste seltsame Entscheidung ist Game Center für das Matchmaking und das Pairing zu benutzen. Warum? Also seit Game Center nicht mehr so präsent ist von Apple aus, da sind ja schon ein paar Jahre ins Land gelaufen. Das heißt, es gibt, glaube ich, ein relevant großen Anteil von Menschen, die noch nie sich mit Game Center auseinandergesetzt haben, beziehungsweise nicht wissen, dass es das gibt. Schlimmer noch, also und da ist eben wirklich nur das Problem bei Apple gerade, es gibt die Leute, die wissen, was Game Center ist, wissen, dass Game Center tot ist. So. Ja, das auch. Weil das ist halt irgendwie, das kriege ich auch regelmäßig im Support irgendwie, was mache ich jetzt, wenn Game Center tot ist, dann funktioniert der Carcassonne nicht mehr. Und erstens nein und zweitens auch nein. aber es ist irgendwie, und jetzt irgendwie in der nächsten Version funktioniert Game Center plötzlich wieder. Also ich habe es mit dem aktuellen Seed nicht nachgeguckt, aber im ersten Seed konntest du zumindest wieder neue Freunde haben in Game Center. Und dann fragten sich auch so, ja, zuerst habt ihr das jetzt alles tot erklärt und irgendwie alle Features abgeschalten und jetzt kommen sie wieder ohne großes Bohai. Und wer soll da noch durchblicken eigentlich? Gut, also es betrifft nur Leute, die noch keinen Game Center hatten. Die anderen kriegen es überhaupt nicht mit. Bei mir ist auch irgendwie das Pop-Up nicht gekommen. Ich wurde aber verbunden mit anderen Spielern. Hat allerdings gedauert bis ungefähr zur Hälfte des Spiels, drei Viertel des Spiels oder so, was ungewöhnlich ist und ein bisschen unbefriedigend war. Ich denke, das Hauptproblem von Journey auf dem Handy ist, dass es halt wenig Leute gibt, die sich 90 Minuten Zeit nehmen, am Handy zu spielen, am Stück. Ja. Und Journey ist am besten, wenn du mit Leuten eine längere Zeit spielst. Das heißt, ich hatte das Problem, die Leute sind halt ganz, haben kurz mit mir was gemacht und dann sind sie wieder rausgedroppt und waren gleich weg. Was Annapurna gemacht hat, was ich interessant finde, ist, dass es mehr Save-Punkte gibt. Im Original-Journey ist es so, dass du nur in die Kapitel wieder einsteigen kannst. Anfang des Kapitels. Und bei Journey am Handy steigst du mehr oder weniger da ein, wo du aufgehört hast. Ich weiß nicht genau, wie fein granular das ist. Verstehe. Die Orte. Aber ich bin auch mitten im Level wieder drin gewesen. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht geschafft, es komplett durchzuspielen, weil es so frustrierend war, dass die Leute halt weg waren. Mhm. Das ist halb richtig und halb gelogen. Also, zwei Sachen sind mir noch aufgefallen. Es ist total fantastisch, Journey auf dem iPhone zu spielen. Und dann war ich versucht, mit der Bildschirmspiegelung das auf den großen Monitor zu bringen und hab mir gedacht, was machst du da gerade? Halt dumm. Du hast es auf der PlayStation. Aber gut. Ich glaube, sie haben die PC-Version genommen, um diesen Port zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, mit welcher Engine der gemacht ist. Führt dazu, dass das Spiel gefühlt, bin mir aber fast sicher, die gleichen Probleme hat wie die PC-Version, nämlich Audio-Glitches. Oh. Das heißt, die Audio-Cues spielen nicht immer richtig ab, was natürlich bei einem Spiel relativ fatal ist, was so stark von der Musik von Austin Wintory lebt. Wie Journey. Also an der einen Stelle, da bin ich so runtergesurft, den Sand, da kommt normalerweise sehr dramatische Musik und da war halt irgendwie nichts. Und dann ging es wieder los mit der Musik. Also da scheint es ein paar Glitches zu geben. Und was, das wäre alles zu verschmerzen, aber was das Spiel killt ist, neben der hässlichen Oberfläche, sie haben es wirklich geschafft, 4 Buttons hinzumalen und die sind hässlich. Hm. Aber gut. Was es wirklich killt, ist die Kamera. Und zwar die Kamera-Controls mit dem rechten Thumb sind einfach grauenhaft. Die fühlen sich nämlich wischiwaschi an. Du stößt sozusagen die Kamera an und dann fährt die noch aus irgendwie. Also es ist ganz seltsam. Sie fühlt sich total sluggisch an, als würde sie deinem Finger ganz langsam folgen, aber dann übers Ziel hinausschießen oder so. Also ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich die kontrolliere. Jedenfalls nicht snappy kontrolliere oder so. Das heißt, Journey lässt sich gut spielen an allen Stellen, wo ich die Kamera nicht brauche. Es gibt aber ein paar, wo es dann doch so geschicklichkeitsmäßig wird, dass ich halt die Kamera nachjustieren muss und da verliere ich einfach die komplette Freude dran. Weil das ist schwierig und nicht schön. Und das ist wirklich was, was man nicht hätte so machen müssen. Also selbst bei einem Spiel wie Cairo, was ich auf dem iPhone gespielt habe, das ist so ein 3D-Exploring-Spiel von Lockdoor-Puzzle-Games, ist schon ewig alt, also 5, 6 Jahre oder so. Da läufst du einfach bloß rum, aber die Controls sind snappy von der Kamera. Da hat das gleiche Control-Scheme, also du hast links die Bewegung und rechts die Kamera. Aber da hat es funktioniert, weil es halt besser gekoppelt ist. Das ist wie bei Spielen mit einem guten Jump oder einem schlechten Jump oder einer Figur, die sich snappy anfühlt. Celeste ist total super, weil sich der Charakter so toll anfühlt. Das kannst du halt auch total verkacken. Und gerade Journey, das Original auf der PlayStation, muss ich sagen, hatte gefühlt für mich eine sehr gute Kamera. Ja, definitiv. Also auch von den Controls und von der Selbsteinstellung der Kamera. Und da bin ich jetzt mittlerweile hin und her gerissen, weil ich finde es toll, dass Journey jetzt auf dem iPhone ist und ich finde es toll, dass es auf dem PC ist. Aber wenn es dazu führt, dass halt viele Menschen, also sowohl bei der PC-Version als auch bei der iPhone-Version, das Spiel nicht optimal erfahren, dann tut mir das weh. Ja, also verstehe. Bei so einem Spiel tut mir das weh, weil die beste Art und Weise, das Spiel zu erfahren, ist halt wirklich, sich 90 Minuten einzuschließen in einem Raum und das durchzuziehen und keine Bugs zu haben. Weder Bugs, dass die Internet-Connection nicht funktioniert, noch Bugs, dass die Kamera nicht funktioniert. Und das kann sehr, sehr viel kaputt machen. Ja. Ach ja, die Engine ist übrigens die Fire Engine. Mit PHYRE, Fire. Aber das ist doch die Original-Engine von der PlayStation 3. Das ist die Original-Engine von PlayStation 3, die mittlerweile aber auch Support hat für PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation Vita, Portable, Microsoft Windows, Google Android und ein Apple iOS. Ah, deswegen gibt es auch keine Mac-Version. Journey, sondern nur. Das ist ja sehr interessant. Aber offensichtlich sind ein paar Bugs drin, die zumindest zu Musikausfällen führen. Ja, und dann gibt's halt noch so kleine Sachen wie, die meisten Buttons blenden sich dann aus im Spiel, damit es schön immersiv wird. Hm. Aber nicht der Jump-Button und nicht der Rufen-Button, die bleiben. Hm. Sehe ich auch keine Einstellung, um die wenigstens damit wegzumachen. Und natürlich, größte Rüge geht an Apple selbst, weil diese Kack-Home-Button-Bar, die jede Sekunde aufpoppt bei einem super immersiven Teil, die können sie sich wirklich irgendwo hinschieben. Ja, man kann die aber auch so einstellen, also als App auch so einstellen, dass sie nicht so schnell poppt. Ja, ich weiß nicht genau, ob die Schuld bei beiden liegt. Hm. Das kann durchaus sein. Also gut gedacht, zu schlecht gemacht für so ein, und gerade wenn man so meines Erachtens Meisterwerke hat, die muss man nochmal mehr mit Samthandschuhen anfassen, weil sonst geht's kaputt. Ich weiß nicht, wenn du jetzt das Kino nimmst und dann Citizen Kane irgendwie mit Farbe machst oder mitten im Film oder in drei Teilen zeigst oder so, das kann halt sein, dass du einfach so Erlebnisse, die man haben könnte, oder wenn Han Solo zuerst schießt plötzlich, nicht zuerst schießt, meine ich. Wenn er dann in der Special Edition plötzlich nicht zuerst schießt, das kann halt auch so Erlebnisse spoilen. Aber gut. Und bei den meisten Spielen wäre es mir egal. Außer bei Journey zum Beispiel und bei The Last of Us. The Last of Us ist ein guter Stichpunkt, den du dir da selbst machst, weil das ist nämlich das andere Spiel, das noch auf unserem Nachklapp steht. Und auch das hast du wohl gespielt in letzter Zeit. Ja, ich war, auf der einen Seite war ich teilweise krank und auf der anderen Seite war ich ein bisschen überdrüssig, jetzt nach einem halben Jahr weiter Beat Saber zu spielen zum Workouten. Also habe ich gedacht, ich will wieder laufen vor dem Rechner. Was spiele ich denn da? Ach, Uncharted. Und gepromptet hat es ja irgendwie Shadow of the Tomb Raider, weil ich das so dumm fand nach Dreiviertel des Spiels, dass ich aufgehört habe und Uncharted wieder angemacht habe. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, komplett alle 5 Teile, außer Golden Abyss, weil ich habe keine PlayStation Vita, hintereinander zu spielen. Also 1, 2, 3, 4 und Lost Legacy. Ja. Und das war wirklich aus Computerspiel-Sicht sehr, sehr spannend, weil du die Entwicklung halt auch sofort siehst, wenn du die Teile hintereinander spielst. Du siehst die Stärken, du siehst die Schwächen. Hm. Und es ist wunderschönes Popcorn-Kino als Spiel. Das ist ja der große Vorteil der Reihe. Das ist super zum Laufen, weil ich bin da eigentlich nicht abgelenkt. Ich fand es interessant, wie stark die Charaktere von Anfang an sind und wie schwach die Storys der ersten 3 Teile sind. Hm. Also die Charaktere sind super, aber die Story ist halt, ein Bösewicht sucht das Gleiche wie Nathan Drake, fertig. Ja. Der 4. Teil ist da nicht mehr so. Der ist interessant, der hat auch für mich den allerbesten Bösewicht von allen Uncharted-Spielen, weil der ist einfach böse, weil er ein verzogener, reicher Arsch ist. Mhm. Und halt Anerkennung haben will, weil er schon als Kind den Silberlöffel im Mund hatte. Ja. Also total nachvollziehbar, fand ich auch echt schön. Und also hat mir sehr, sehr gefallen und da habe ich auch mal wieder gesehen, was für Meilen Unterschiede sind von der Erzählung zu Shadow of the Tomb Raider und was für eine Frechheit eigentlich AAA im Durchschnitt so ist und uns so anbietet. Ja. Du wolltest aber eigentlich was zu The Last of Us. Da komme ich jetzt hin. Dann war ich durch. Dann war ich durch mit Uncharted und dachte, was tue ich jetzt? Es gibt keine neuen Spiele. Ich habe 15 Mal geguckt im PlayStation Store, was ich neu spielen kann, gab es nichts. Und ich hatte ja noch The Last of Us rumliegen und bekannterweise habe ich das ja schon 2-mal angefangen und abgebrochen. Ja. Weil es so grauenhaft war vom Spielen her. Und da habe ich gedacht, ach, scheiß drauf, du spielst es jetzt nicht wieder von vorne, spielst einfach da weiter, wo du das letzte Mal abgebrochen hast. Das war eine kluge Entscheidung, denn der Anfang ist einfach scheiße. Und damit meine ich nicht den Prolog von The Last of Us, der ist fantastisch, sondern das ganze Tutorial, der ganze Tutorial-Teil. Und diesmal kamen zwei Sachen hinzu. Ich hatte die Übung von Uncharted mit diesen ganzen Grundmechanismen. Ich habe nicht entdeckt, dass mir in Uncharted Stealth Spaß macht, lustigerweise, weil das halt, ich kannte das Spiel schon, das war halt eine Herausforderung, die ich noch nicht hatte. Also habe ich ganz viel gestealthed in Uncharted 4. Und das ist natürlich eine tolle Übung für The Last of Us. Das heißt, ich bin in der Stelle bei The Last of Us eingestiegen, wo das Allerschlimmste von Tutorial schon vorbei war, sondern nur noch die Ausläufer, wo dann die interessante Story beginnt. Und ich war schon geprimed auf dieses Stealth und plötzlich hat das Spiel Klick gemacht bei mir. Okay. Und zwar interessanterweise sogar auch spielerisch. Weil da habe ich ja immer am meisten abgeruntet. Da kannst du ja auch wieder craften und so. Ja. Was ich ja auch meistens nicht mag. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber vielleicht war es einfach der Zeitpunkt. Ja. Also es ist genau die Phase, nachdem das Tutorial vorbei ist, wo dann das richtige Spiel anfängt und da wird es halt irgendwie sehr spannend. Und es liegt einfach daran, dass das unglaublich gut geschrieben ist. Ja, das auf jeden Fall. Und auch nochmal, also ich meine, ich fand Uncharted schon sehr gut geschrieben, aber The Last of Us war halt wirklich wie ein Film. Und zwar meine ich damit, dass ich mich emotional wie in einem Film gefühlt habe. Also ich habe mich investiert in die Figuren, wie das in einem normal gut geschriebenen Film ist. Und das passiert bei Computerspielen halt sehr, sehr selten. Und ich muss auch ein bisschen was zurücknehmen, weil leider hat dieses, oder vielleicht zum Glück, keine Ahnung, dieses Gameplay sehr dazu beigetragen, dass sie ausgewählt haben, weil es mir die Zeit und die Ruhe und die Möglichkeit gegeben hat, mich in diese Situation reinzufinden. Und das Interessante ist, du hast halt eine unglaubliche Ressourcenknappheit bei The Last of Us. Und das ist so eine gute Ausrede, dass ich mir jeden Millimeter dieser Welt angeguckt habe. Und das war halt so schön, dass ich, normalerweise habe ich, also gerade bei Uncharted war es so, ich schaue mir alles an, vielleicht finde ich da noch einen Bonus-Treasure, aber eigentlich will ich weiter, weil ich will das nächste Set-Piece sehen. Ja. Und bei The Last of Us war es genau das Gegenteil. Meine Spielermotivation war, ich schaue mir alles genau an, weil wenn ich jetzt hier noch eine Schere finde oder einen Zucker oder Alkohol, dann ist das total super für mich, damit ich nicht im nächsten Abschnitt sterbe. Ja. Aber das Environmental Storytelling fand ich halt so großartig dabei. Weil ich schaue mir das an, aber ich interessiere mich auch für die Umgebung. Und es gab da so schöne Set-Pieces in, also zum Beispiel die Abwasseranlage und so. Da gibt es so lauter kleine Mini-Stories. Das war das erste Spiel, wo ich wirklich die rumliegenden Zettel gerne gelesen habe. Ja. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Texte alle immer kurz waren. Und eigentlich runtergebrochen auf die Geschichte, die sie erzählen wollen. Hm. Wenn ich das jetzt vergleiche mit so Sachen wie Tomb Raider. In Tomb Raider wird halt irgendwas Bohai-mäßig erzählt von, das ist jetzt hier eine Silbermedaille der Azteken und Maya ist. Aber das interessiert mich halt nicht. Ja. Mich interessieren die kleinen Stories. Oder selbst in Horizon Zero Dawn, wo ich gehört habe, dass die gut geschrieben sind, sind die so ausführlich und groß und so gescattert und nicht zusammenhängend, dass es mich halt, es kostet mich viel zu viel, um mich da reinzudenken. Und ja. The Last of Us, dadurch, dass es ein relativ lineares Spiel ist, findest du halt auch Notizen von einer Situation. Mehrere, die, wo so eine Mini-Story erzählt wird, die aber dann mehr oder weniger, ja, du willst halt möglichst viel, was ist denn, ich gehe hier durch einen Teil, der verlassen, das verlassen ist, zum Beispiel eben die Abwasseranlage. Ich sehe, was hier für Sachen rumstehen und dann kriege ich noch diese kleinen Snippets von Text dazu, um diese Situation besser zu begreifen. Also das fand ich wirklich toll und das dadurch, dass das Spielsystem halt sehr das unterstützt, muss ich sagen, ich akzeptiere, dass das jetzt so ist. Dass das Spielsystem so ist. Und obwohl ich mir vor 5-6 Jahren mal so einen Videozusammenschnitt angeguckt habe mit den alle Cutscenes aus The Last of Us und auch behauptet habe, dass das kann man auch gerne machen und sich dann das Spiel sparen, es war nochmal so viel intensiver. Ja. es jetzt wirklich zu spielen. Da tun sich ja Abgründe auf in unserer bisherigen Berichterstattung zum Titel. Also es war, also da war ich wirklich überrascht, wie sehr für mich das Gameplay mit der Story verschmolzen ist und wie gut es zusammengepasst hat, hätte ich nämlich nicht gedacht. Es gab eine Stelle, da habe ich einem Typen in den Fuß geschossen und dann ist er gestorben, als hätte ich ihm in den Kopf geschossen, weil das Spiel so geskriptet war. Das war ein bisschen komisch, aber sonst ja, schönes Teil, schöne Wendungen und so echt geschrieben fand ich das. Muss ich sagen, bislang das für mich bestgeschriebenste AAA-Spiel, was ich gespielt habe. Faszinierend. Ich habe es auch schon ein paar Mal versucht, da reinzufinden, aber es hat mich immer so ein bisschen wieder rausgehauen. Vielleicht muss ich es auch mal wieder probieren. Ich glaube, es war der The Perfect Storm, wie man so sagt. Hat jetzt alles genau gepasst. Wenn ich jetzt von Anfang an aus Versehen wieder angefangen hätte, weil ich gedacht hätte, ich mit alles mitkriegen, hätte ich wahrscheinlich auch wieder aufgehört. Aber du brauchst halt einen Punkt, wo du noch wieder reinfindest. Weil ich hatte halt ein Save, das war schon relativ, also es war nicht weit, aber es war weit genug, dass ich mich nicht mehr erinnern konnte, was eigentlich davor passiert ist und warum ich jetzt dieses kleine Mädchen gerade mit mir rumschleppe und was da eigentlich jetzt die Backstory ist. Und dann hat es halt auch nicht mehr funktioniert. Also es ist irgendwie, ja, man muss da, es ist für mich schwierig, da reinzufinden. Meine Behauptung ist, das hat ein schlechtes Tutorial. Genauso wie meine Behauptung immer noch ist, dass Horizon Zero Dawn ein schlechtes Tutorial hat. Ja. Ich habe letztens einen Stream gesehen von Horizon Zero Dawn. Da hat jemand reingespielt und das nur bis Ende Tutorial. Und dann dachte ich mir, nein, das ist der langweilige Teil. Ja, das stimmt schon. Also es ist vergleichsweise der langweilige Teil. Und bei Last of Us war der nicht langweilig für mich, sondern super frustrierend. Ich habe nämlich das Spiel auch so eingeschätzt, dass ich nur schleichen darf. Ja. Dass ich die Kugeln gar nicht verwenden darf eigentlich, weil die sind dann halt weg. Und sind eigentlich immer genug da, dass du mit so einer Kombi ganz gut durchkommst. Du musst haushalten, aber du kannst durchaus auch mal schießen. Du kannst auch mal flüchten. Es gibt so viele verschiedene Wege. Und an den Punkt bin ich nie gekommen bei dem Spiel. Und auch thematisch, der Anfang ist so unglaublich öde mit, ja, da ist halt eine Gang und die Gang muss ich ausschalten. Bah. Pfui. Bah, pfui. Pfui, pfui, pfui. Ja. Schlecht gemacht, schlecht gemacht. Und das ist, glaube ich, das Verrückteste, weil es gibt selten Computerspiele, wo der Anfang schlecht ist, das Spiel dann aber gut. Stimmt. Weil eigentlich als Incentive hast du ja den Anfang ganz toll zu machen und dann ist auch wurscht. Ja, wieder was gelernt. Jetzt freue ich mich auf den Teil 2, der ja nächstes Jahr dann schon kommen soll. Stimmt, da war was. Ich habe alles richtig gemacht. Tja. Jetzt bin ich gespannt, ob ich noch irgendwann Dead Red Redemption. Das würde mich auch, anfangen und vielleicht auch heilig lieben lernen. Glaube nicht. Ja, wenn euch das auch interessiert, ob Marcel das schafft, dann schaltet bei der nächsten Folge wieder ein, wo es definitiv noch nicht der Fall sein wird. Mal sehen, ob es nächste Woche eine Folge gibt. Wir sind wahrscheinlich nächste Woche auch noch zu zweit. Wenn es klappt, klappt's. Wenn nicht, dann nicht. Sehr urlaubig jetzt. Es ist gerade sehr urlaubig bei uns. Wenn nicht, dann hört ihr uns irgendwann später. In diesem Sinne, Servus und Baba. Baba. Hey guys, Little V here. Hope you enjoyed the video. And if you did, feel free to click on these other videos. You'll probably enjoy them too. And if you really enjoyed the video and want to help me produce more content like this, head over to my Bandcamp page and pick up an album or support me directly on Patreon. Every little bit helps, and it keeps my lights on. Rock on. Peace out. See you next time.